Abschnitt 10 aus Oblomov von Ivan Alexandrowitsch Gontscharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 9. Kapitel, Oblomovs Traum. Erster Teil. Wo sind wir? In welchen gesegneten Erdenwinkel hat uns Oblomovs Traum entführt? Was das für eine herrliche Gegend ist. Es gibt dort zwar kein Meer, keine hohen Berge, keine Felsen und Abgründe, keine Urwälder, nichts Grandioses, Wildes und Düsteres. Wozu braucht man denn noch dieses Wilde und Grandiose? Zum Beispiel das Meer. Wir brauchen es nicht. Es stimmt den Menschen nur traurig. Wenn man es anblickt, möchte man weinen. Das Herz erfüllt sich angesichts dieser unübersehbaren Gewässer mit Angst. Der durch die Eintönigkeit dieses endlosen Bildes ermüdete Blick kann nirgends ausruhen. Das Brüllen und wilde Rollen liebkosen nicht das verzärtelte Ohr. Sie murmeln seit dem Urbeginn der Welt immer ein und dasselbe düstere, rätselhafte Lied. Und immer sind darin dieselben Seufzer, dieselben Klagen eines zur Qual verurteilten Ungeheuers und dieselben durchdringenden, drohenden Stimmen zu hören. Die Vögel zwitschern nicht ringsumher. Nur die schweigenden Möwen flattern gleich Verurteilten traurig am Ufer herum und kreisen über dem Wasser. Das Brüllen der Tiere ist machtlos bei diesem Stöhnen der Natur. Und auch die Stimme des Menschen ist nichtig. Und der Mensch selbst ist so klein und schwach und verschwindet spurlos unter den Einzelheiten des unendlichen Bildes. Vielleicht ist das der Grund, warum der Anblick des Meeres ihn so bedrückt. Nein, wir brauchen keinen mehr. Selbst dessen Stille und Reglosigkeit lassen in der Seele kein freudiges Gefühl aufkommen. In dem kaum sichtbaren Beben der Wassermasse sieht der Mensch immer dieselbe unfassbare, wenn noch schlummernde Macht, welche seinen stolzen Willen manchmal so tückisch verhöhnt und seine kühnen Pläne und all seine Arbeit und Mühe so tief begräbt. Berge und Abgründe stimmen den Menschen auch nicht heiter. Sie sind drohend und furchtbar, wie die entblößten auf ihn gerichteten Krallen und Zähne eines wilden Tieres. Sie erinnern uns zu lebhaft an unsere sterbliche Beschaffenheit und flößen uns Angst und Bangigkeit um unser Leben ein. Und der Himmel sieht dort über den Felsen und Abgründen so fern und unerreichbar aus, als hätte er sich von den Menschen losgesagt. Der friedliche Winkel, in dem unser Held sich plötzlich befand, war anderer Art. Der Himmel scheint sich dort noch näher an die Erde zu schmiegen, aber nicht, um noch mächtiger seine Pfeile herabzuschleudern, sondern nur, um sie fester und liebevoller zu umfassen. Er dehnt sich so niedrig über dem Kopfe aus, wie das verlässliche Dach eines Elternhauses, um den auserkorenen Winkel vor allerlei Missgeschick zu schützen. Die Sonne scheint dort hell und heiß fast ein halbes Jahr lang und verschwindet bald langsam und gleichsam ungern von dort, als wende sie sich noch zwei, dreimal nach dem geliebten Ort hin, um ihn im Herbst, zur Zeit des Unwetters, mit einem klaren, warmen Tage zu beschenken. Die Berge scheinen dort nur die Modelle jener furchtbaren, irgendwo errichteten Ungetüme zu sein, die die Fantasie erschrecken. Es ist eine Reihe abschüssiger Hügel, von denen es angenehm ist, im Herumtollen auf dem Rücken herabzurutschen oder auf denen es sich gut sitzen lässt, wenn man der scheidenden Sonne sinnend das Geleite gibt. Der Fluss fließt lustig, spielend und scherzend dahin. Bald dehnt er sich zu einem breiten Teich aus, bald eilt er als ein schneller Streifen vorwärts oder er verlangsamt seinen Lauf wie in tiefes Sinnen versunken und kriecht kaum sichtbar über die Steine hin, indem er seitwärts fröhliche Bäche entspringen lässt, bei deren Rauschen es süß zu schlummern ist. Der ganze Winkel bildet 15-20 Werst in der Runde, eine Reihe malerischer, fröhlicher und lachender Landschaften. Die sandigen, steinen Ufer des klaren Flusses, das vom Hügel zum Wasser herabsteigende niedere Gebüsch, der sich krümmende Graben mit einem Quell auf dem Grunde und der Birkenhain, das alles schien mit Absicht zusammengestellt und von einer Meisterhand gemalt zu sein. Das von Stürmen ermüdete oder das ganz unberührte Herz verlangt danach, sich in diesem von allen vergessenen Winkel zu verstecken und dort ein von niemandem gekanntes Glück zu empfinden. Alles verspricht dort ein ruhiges, langes Leben bis die Haare ergrauen und einen unmerklichen, schlafähnlichen Tod. Der Jahreskreis vollzieht sich dort regelmäßig und ungestört. Zu der vom Kalender verkündeten Zeit beginnt im März der Frühling, eilen die schmutzigen Bäche von den Hügeln herab, taut die Erde auf und lässt einen warmen Dampf aufsteigen. Der Bauer wirft den Schafpelz ab, geht im Hemd hinaus und bewundert lange die Sonne, die Augen mit der Hand schützend und freudig die Schultern reckend. Dann fasst er den umgeworfenen Wagen, bald an der einen und bald an der zweiten Deichsel, oder betrachtet und stößt mit dem Fuß den träge im Schuppen liegenden Pflug, indem er sich zu der gewohnten Arbeit vorbereitet. Im Frühling kommen keine plötzlichen Schneegestöber vor, die die Felder verschütten und die Bäume unter der Last des Schnees zusammenbrechen lassen. Der Winter behält wie eine unnahbare, kalte Schöne seinen Charakter bis zur gesetzlichen Zeit der Wärme bei. Er neckt nicht durch Tauwetter und lässt nicht unter unerhörten Frösten ächzen. Alles geschieht nach der gewohnten, von der Natur vorgeschriebenen Ordnung. Im November beginnt der Schnee und Frost, der sich zu den drei Königen so verstärkt, dass der Bauer, der für einen Augenblick sein Haus verlässt, bestimmt mit Reif auf dem Bart zurückkehrt, und im Februar fühlt seine Nase in der Luft schon das linde Wehen des nahen Frühlings. Aber der Sommer ist in dieser Gegend besonders berückend. Dort muss man die frische, trockene Luft, die nicht mit Zitronen und Lorbeer getränkt, sondern einfach vom Geruch von Wermut, Fichten und Faulbaum erfüllt ist, suchen. Dort findet man die klaren Tage, die manchmal heißen, doch nie sengenden Sonnenstrahlen und einen fast 3 Monate lang wolkenlosen Himmel. Wenn die klaren Tage sich einstellen, dauern sie 3, 4 Wochen lang. Die Abende sind dort warm und die Nächte schwül. Die Sterne flimmern so freundlich, so herzlich auf dem Himmel. Wenn es regnet, ist es ein wohltuender Sommerregen. Es strömt schnell und reichlich herab und hüpft fröhlich wie die großen heißen Tränentropfen eines plötzlich erfreuten Menschen. Und so wie er aufgehört hat, betrachtet die Sonne wieder mit einem hellen, liebevollen Lächeln die Felder und Hügel und trocknet sie. Und das ganze Land lächelt wieder glücklich, wie um die Sonne zu begrüßen. Der Bauer bewillkommt freudig den Regen. Der Regen wäscht, die Sonne trocknet, sagt er. Das Gesicht, die Schultern und den Rücken freudig den warmen Tropfen preisgebend. Die Gewitter sind dort nicht furchtbar, sondern nur wohltuend. Sie treffen immer zu derselben, für sie eingesetzten Zeit ein und vergessen fast niemals den Elias-Tag, wie um die bekannte Volksüberlieferung aufrechtzuerhalten. Auch die Zahl und Stärke der Donnerschläge scheint jährlich dieselbe zu sein, als hätte der Staat dem ganzen Land aus seiner Schatzkammer ein bestimmtes Maß Elektrizität überwiesen. Man hört in dieser Gegend von keinerlei Stürmen und Verwüstungen. Niemand hat jemals in der Zeitung von diesem gottbegnadeten Winkel von etwas derartigem gelesen. Und man würde nie etwas darüber drucken und von dieser Gegend etwas erfahren, wenn die Bauerswitwe Marina Kulkova, 28 Jahre alt, nicht auf einmal 4 Kinder zur Welt gebracht hätte, wovon, o Schrecken, selbst in den Zeitungen zu lesen war. Der Herr strafte dieses Land weder mit der ägyptischen noch mit sonst irgendeiner Seuche. Niemand von den Einwohnern konnte sich an irgendwelche furchtbaren Himmelszeichen, an Feuerbälle oder an plötzliche Dunkelheit erinnern. Es gibt dort keine giftigen Schlangen, die Heuschrecken fliegen nicht dorthin, es gibt dort weder brüllende Löwen noch Tiger und nicht einmal Bären und Wölfe, weil keine Wälder da sind. Auf den Feldern und im Dorfe irren nur zahlreiche kauende Kühe, blökende Schafe und glucksende Hühner herum. Gott weiß, ob ein Dichter oder Träumer sich mit der Art des friedlichen Winkels befreundet hätte. Diese Herren lieben es, wie bekannt, den Mond zu betrachten und den Trillern der Nachtigall zu lauschen. Sie lieben eine kokette Luna, die sich in rauchige Wolken kleidet, geheimnisvoll durch die Baumzweige schimmert oder silberne Strahlengarben in die Augen ihrer Anbeter schüttet. Und hierzulande wusste man nichts von einer Luna. Alle nannten sie Mond. Er blickte die Dörfer und Felder gutmütig, wie mit weit offenen Augen an, und erinnerte sehr an einen gut geputzten Präsentierteller aus Messing. Vergeblich hätte der Dichter ihn mit verzückten Augen betrachtet. Er würde den Dichter ebenso einfältig anblicken wie eine rundwangige Dorfschöne, die leidenschaftlichen, beredten Blicke des städtischen Hofmachers erwidert. Man hörte in dieser Gegend auch keine Nachtigallen. Vielleicht, weil es dort keine schattigen Lauben und keine Rosen gab. Dafür gab es dort eine Menge Wachteln. Im Sommer, bei der Ernte, fangen die Bauernjungen sie mit den Händen. Man glaube aber nicht, dass die Wachteln dort einen Gegenstand gastronomischen Genusses bilden. Nein, eine solche Verderbtheit der Sitten war zu den Einwohnern des Landes nicht gedrungen. Die Wachtel ist ein Vogel, der von Urbeginn an nicht zum Essen bestimmt war. Er erfreute dort die Menschen durch seinen Gesang. Darum hing fast in jedem Hause unter dem Dache eine Wachtel in einem Holzkäfig. Der Dichter und Träumer wäre auch von der Gesamtansicht dieser bescheidenen und angekünstelten Gegend nicht befriedigt. Es würde ihm nicht gelingen, dort einen Abend in schweizerischer oder schottischer Art zu sehen, da die ganze Natur, der Wald, das Wasser, die Wände der Hütten und die sandigen Hügel, alles in purpurnem Widerschein erglüht. Wenn sich auf dem roten Hintergrunde eine der sich schlängelnden, sandigen Straßen folgende Kavalkade von Männern scharf abhebt, die irgendeine Lady auf ihrer Spazierfahrt nach einer düstern Ruine begleitet haben und die in das sichere Schloss eilen, wo sie eine vom Großvater erzählte Episode aus dem Krieg der zwei Rosen, eine Gemse zum Abendessen und eine von einer jungen Miss zur Laute gesungenen Ballade erwartet. Bilder, mit denen Walter Scott unsere Fantasie so reich bevölkert hat. Nein, in unserer Gegend gab es nichts Ähnliches. Wie still und schläfrig ist alles in den 3, 4 Dörfchen, aus denen der Winkel besteht. Sie waren nicht weit voneinander entfernt, und schienen zufällig von einer Riesenhand hingeworfen zu sein, sich nach allen Richtungen hin zerstreut zu haben und seitdem so dazuliegen. Die eine Hütte, die an den Absturz des Grabens hingeraten ist, hängt seit undenkbaren Zeiten so da, indem sie mit der einen Hälfte in der Luft hängt und sich auf 3 Pfähle stützt. 3, 4 Generationen hatten ruhig und glücklich darin gelebt. Es scheint, ein Huhn sollte sich hineinzugehen fürchten, darin lebt aber mit seiner Frau Onissim Gusloff, ein solider Mann, der sich in seiner vollen Größe nach in seiner Wohnung nicht aufstellen könnte. Nicht jeder kann in Onissims Hütte eintreten, nur wenn der Besucher sie darum bittet, den Rücken dem Wald und den Eingang ihm zuzuwenden. Fußnote, häufig wiederkehrende Beschwörungsformeln in russischen Märchen. Ende der Fußnote. Die Stufen hingen über dem Graben, und man musste, um mit dem Fuß hinaufzugelangen, sich mit der einen Hand am Gras und mit der zweiten am Dach des Hauses festhalten und dann geradeaus auf die Stufen steigen. Ein zweites Haus klebte wie ein Schwalbennest am Hügel. 3 Häuser stehen hier zufällig beisammen, und 2 andere befinden sich ganz auf dem Grunde des Grabens. Im Dorf ist alles still und schläfrig. Die Hütten stehen weit offen. Man sieht keine Seele, nur die Fliegen wirbeln in Wolken herum und summen in der Hitze. Wenn man ins Haus tritt, ruft man vergeblich laut nach jemand. Totes Schweigen ist die Antwort. Selten ertönt das schmerzliche Stöhnen oder dumpfe Husten einer alten Frau, die auf dem Ofen ihren Tod erwartet. Oder es erscheint hinter dem Wetterverschlag ein barfüßiges, langhaariges, 3-jähriges Kind, das nichts als ein Hemd anhat, den Eintretenden schweigend und starr anblickt, und sich schüchtern wieder versteckt. Dieselbe tiefe Stille und derselbe Frieden liegen auch auf den Feldern. Nur hier und da krabbelt auf dem schwarzen Acker wie eine Ameise ein von der Hitze gesenkter Bauer herum, indem er dem Pflug folgt und sich in Schweiß badet. Stille und durch nichts gestörte Ruhe herrschen auch in den Sitten der Menschen in dieser Gegend. Es hat dort niemals Diebstahl, Mord oder irgendwelche schreckliche Zufälle gegeben. Weder starke Leidenschaften noch kühne Unternehmungen regen hier die Gemüter auf. Und was für Leidenschaften und Unternehmungen konnten sie aufregen? Jeder kannte dort sich selbst. Die Einwohner dieser Gegend lebten in großer Entfernung von anderen Menschen. Die nächsten Dörfer und die Kreisstadt waren 25 oder 30 Werst von ihnen entfernt. Die Bauern brachten zu einer bestimmten Zeit das Getreide zum nächsten Hafen an der Wolga hin, welcher ihr Kolchis und ihre Herkulessäulen war, und dann fuhren manche von ihnen einmal im Jahr auf den Jahrmarkt. Außer diesen hatten sie keinerlei Beziehungen zu irgendjemand. Ihre Interessen waren auf sie selbst gerichtet und kreuzten und berührten keine fremden Angelegenheiten. Sie wussten, dass 80 Werst von ihnen entfernt die Gouvernementsstadt lag, doch nur wenige waren dort gewesen. Dann wussten sie, dass sich irgendwo weiter Saratow und Nizhny Nowgorod befanden. Sie hatten auch gehört, dass es Moskau und Petersburg gab und dass hinter Petersburg Franzosen und Deutsche lebten, aber weiter begann für sie, wie die Alten, eine dunkle Welt, unbekannte Länder, die mit Ungeheuern, zweiköpfigen Menschen und Riesen bevölkert waren. Dann folgte völlige Finsternis und endlich schloss alles mit dem Tisch, der die Erde trägt. Und da ihr Winkel nicht an der Fahrstraße lag, konnte man auch gar nicht zu den neuesten Nachrichten darüber, was auf der weiten Welt vorging, kommen. Die Holzgeschirrhändler wohnten nur 20 Werst von ihnen entfernt und wussten nicht mehr als sie. Sie hatten nicht einmal etwas, womit sie ihr Leben vergleichen konnten, ob sie gut oder schlecht lebten, ob sie reich oder arm waren und ob man sich noch etwas wünschen konnte, das andere besaßen. Die glücklichen Menschen lebten in der Meinung, dass es nicht anders sein könnte und dürfe und waren davon überzeugt, dass auch alle anderen ebenso wie sie lebten und dass es eine Sünde sei, anders zu leben. Sie würden das auch gar nicht glauben, wenn man ihnen sagen würde, dass andere Menschen irgendwie anders pflügten, säten, mähten und verkauften. Was für Leidenschaften und Aufregungen konnten sie denn haben? Sie hatten wie alle Menschen ihre Sorgen und Schwächen, so die Einzahlung der Steuern oder des Pachtzinses. Außerdem kannten sie die Trägheit und den Schlaf. Doch das alles kam ihnen billig zu stehen, ohne dass ihr Blut in Wallung kam. In den letzten 5 Jahren starb von den einigen 100 Seelen niemand. Weder eines gewaltsamen noch eines natürlichen Todes. Und wenn dort jemand vor Alter oder von einer chronischen Krankheit in den ewigen Schlaf überging, konnte man sich über einen so ungewöhnlichen Fall gar nicht genug wundern. Es fiel ihnen dabei gar nicht als etwas Besonderes auf, dass zum Beispiel der Schmied Taras sich selbst in seiner Erdhütte fast zu Tode verbrannte, so dass man ihn mit Wasser begießen musste, um ihn wieder zur Besinnung zu bringen. Von den Verbrechen war eines, nämlich das Stehlen von Erbsen und Rüben aus den Gemüsegärten, sehr verbreitet, und eines Tages verschwanden 2 junge Schweine und ein Huhn, ein Ereignis, das die ganze Umgebung empörte und das einstimmig mit der am vorhergehenden Tage vorübergefahrenen Fuhrkolonne, die mit Holzgeschirr zum Markt fuhr, in Zusammenhang gebracht wurde. Sonst waren Zufälle jeder Art sehr selten. Eines Tages wurde übrigens hinter dem Gehege im Graben bei der Brücke ein liegender Mensch gefunden, der wohl zu der in die Stadt wandernden Arbeitskolonne gehörte. Die Dorfjungen hatten ihn zuerst bemerkt und brachten ganz entsetzt ins Dorf die Nachricht, dass im Graben ein furchtbarer Drache oder Werwolf daliege, wobei sie hinzudichteten, er hätte sie fangen wollen und hätte Kusika fast aufgegessen. Die mutigeren Bauern bewaffneten sich mit Heugabeln und Hacken und begaben sich in einem Haufen zum Graben. »Wohin wollt ihr?« hielten die Alten sie zurück. »Sitzt euch der Kopf zu fest im Nacken? Was habt ihr dort zu suchen? Lasst's gehen, man treibt euch ja nicht hin.« Aber die Bauern machten sich trotzdem auf den Weg und begannen 50 Klafter von der Stelle entfernt, das Ungeheuer mit verschiedenen Stimmen zu rufen. Sie erhielten keine Antwort. Sie blieben stehen, dann rückten sie wieder vorwärts. Im Graben lag ein Bauer und stützte seinen Kopf auf den Hügel. Neben ihm lag ein Sack und ein Stock, auf dem 2 Paar Bassschuhe hingen. Die Bauern wagten weder nah heranzukommen, noch ihn zu berühren. »He, Bruder«, schrien sie der Reihe nach und kratzten sich dabei bald den Nacken, bald den Rücken. »Wie heißt du? Wer bist du? He, du, was hast du hier zu suchen?« Der Fremde machte eine Bewegung, um den Kopf zu heben, es gelang ihm jedoch nicht. Er war wohl krank oder sehr müde. Einer der Bauern wollte ihn mit der Heugabel berühren. »Lass ihn, lass ihn«, schrien viele auf einmal. »Er weiß, wie er ist. Du siehst, er redet nicht. Vielleicht ist er irgend so einer. Rührt ihn nicht an, Kinder.« »Kommt«, sagten einige. »Wirklich kommt. Was ist er uns denn? Etwa ein Vetter? Es kann einem dabei noch etwas geschehen.« Und alle kehrten ins Dorf zurück und berichteten den Alten, dass dort ein Fremder liege, nicht spreche und Gott weiß, was er für einer sei. »Wenn's ein Fremder ist, dann rührt ihn nicht an«, sagten die Alten, auf der Hausschwelle sitzend und die Ellenbogen auf die Knie stützend. »Lasst ihn in Ruhe. Ihr hättet gar nicht hingehen sollen.« So war der Winkel, in den Oblomow durch den Traum plötzlich zurückversetzt wurde. Von den 3 oder 4 dort zerstreuten Dörfchen hieß eines Sosnowka und ein zweites Wawilowka, beide in der Entfernung einer Werst voneinander gelegen. Sosnowka und Wawilowka waren das erbliche Besitztum des Geschlechts der Oblomow und waren darum unter dem gemeinsamen Namen Oblomowka bekannt. In Sosnowka befand sich das Herrschaftshaus und es bildete die Residenz. 5 Werst von Sosnowka entfernt lag der kleine Flecken Werschlürwo, der auch einst den Oblomows gehört hatte und längst in andere Hände übergegangen war, und noch einige zu diesem Flecken gehörige, hier und da zerstreute Hütten. Der Flecken gehörte einem reichen Gutsbesitzer, der sich auf seinem Gut niemals sehen ließ. Er wurde von einem Verwalter deutscher Abstammung bewirtschaftet. Das ist die ganze Geografie dieses Winkels. Ilja Iljitsch ist des Morgens in seinem kleinen Bettchen erwacht. Er ist erst 7 Jahre alt. Ihm ist leicht und froh zumute. Wie hübsch, rotwangig und dick er ist. Solche runden Wangen bringt mancher Schelm selbst dann nicht zuwege, wenn er die seinigen mit Absicht aufbläst. Die Kinderfrau wartet auf sein Erwachen. Sie beginnt, ihm die Strümpfchen anzuziehen, er widersetzt sich, tollt herum, strampelt mit den Beinen, die Kinderfrau fängt ihn und beide lachen. Endlich ist es ihr gelungen, ihn auf die Füße zu stellen. Sie wäscht ihn, kämmt sein Köpfchen und führt ihn zu der Mutter hin. Als Oblomow die längst verstorbene Mutter erblickte, erbebte er selbst im Traum vor Freude und heißer Liebe zu ihr. Aus seinen Wimpern rannen im Schlaf langsam 2 warme Tränen hervor und blieben reglos stehen. Die Mutter bedeckte ihn mit leidenschaftlichen Küssen, betrachtete ihn mit gierigen, besorgten Augen, um zu sehen, ob seine Äuglein nicht trüb seien, fragte, ob ihm nichts weh tue, erkundigte sich bei der Kinderfrau, ob er ruhig geschlafen habe, ob er in der Nacht nicht erwacht sei oder sich im Schlaf nicht herumgewälzt und ob er kein Fieber gehabt habe. Dann nahm sie ihn bei der Hand und führte ihn zum Heiligenbild. Dort kniete sie nieder und sagte ihm, ihn mit der einen Hand umfassend, die Worte des Gebetes vor. Der Knabe wiederholte sie zerstreut und blickte durchs Fenster, aus dem Kühle und Fliederduft sich ins Zimmer ergoss. »Mamachen, gehen wir heute spazieren?« fragte er plötzlich mitten im Gebet. »Ja, Herzchen«, sagte sie eilig, ohne die Augen vom Heiligenbild abzuwenden, und sprach die heiligen Worte rasch zu Ende. Der Knabe wiederholte sie träge, aber die Mutter legte ihre ganze Seele hinein. Dann gingen sie zum Vater und dann zum Tee. Am Teetisch sah Oblomow die bei ihnen wohnende uralte 80-jährige Tante, die unablässig über ihre Dienerin brummte, die vor Alter mit dem Kopf wackelnd hinter ihrem Sessel stand und sie bediente. Dort waren auch die 3 alten Mädchen, entfernte Verwandte seines Vaters, der ein wenig geisteskranke Schwager seiner Mutter, der bei ihnen auf Besuch wohnende Besitzer von 7 Seelen Tschekmenjew und noch verschiedene Greise und Greisinnen anwesend. Dieser ganze Hofstaat des Hauses Oblomow fing Ilja Iljitsch auf und begann ihn mit Liebkosungen und Lobsprüchen zu überhäufen. Er hatte kaum Zeit, die Spuren der ungebetenen Küsse abzuwischen. Dann begann seine Fütterung mit Semmeln, Zwieback und Sahne. Und dann, nachdem seine Mutter ihn nochmals geliebkost hatte, erlaubte sie ihm, im Garten, auf dem Hof und auf der Wiese spazieren zu gehen, indem sie die Kinderfrau streng ermahnte, das Kind nicht allein zu lassen, ihn nicht in die Nähe der Pferde, der Hunde, des Ziegenbocks zu führen, nicht weit vom Haus fortzugehen und vor allem ihn nicht an den Graben heranzulassen, als an die gefürchtetste Stelle der Gegend, die einen bösen Ruf genieße. Man hatte dort einmal einen Hund gefunden, den man nur darum für toll erklärte, weil er vor den Menschen fortrannte, die mit Heugabeln und Hacken auf ihn loszogen, und irgendwo hinter dem Berg verschwand. In dem Graben lud man die krepierten Tiere ab, im Graben setzte man Räuber, Wölfe und verschiedene andere Wesen voraus, die es weder in der Gegend noch überhaupt auf der Welt gab. Das Kind hatte die Ermahnungen der Mutter nicht abgewartet, es war schon auf dem Hof. Es betrachtete mit freudigem Erstaunen, als wäre es zum ersten Mal, das Elternhaus mit dem schiefen Tor, mit dem in der Mitte gesenkten Dach, auf dem zartes grünes Moos wuchs und den wackelnden Stufen mit verschiedenen Neben- und Überbauten und einem vernachlässigten Garten. Es wäre zu gerne auf die das Haus umsäumende, hängende Galerie gestiegen um von dort aus auf den Fluss zu schauen. Doch die Galerie ist alt, hält sich kaum, und auf ihr dürfen nur die Dienstboten, nicht aber die Herrschaften gehen. Er achtete nicht auf das Verbot der Mutter und wollte sich schon den verlockenden Stufen nähern, als die Kinderfrau in der Tür erschien und es mit Mühe und Not fing. Es flüchtete vor ihr zum Heuboden hin, in der Absicht, auf der steilen Treppe hinaufzusteigen, und kaum hatte sie Zeit gehabt, den Heuboden zu erreichen, als sie schon sein Vorhaben, auf den Taubenschlag zu steigen, auf den Viehhof und, was Gott behüte, in den Graben zu gelangen, vereiteln musste. »Ach du mein Gott, was das für ein Kind ist! Das reinste Quecksilber! Wirst du ruhig sitzen, schäme dich«, sagte die Kinderfrau. Und der ganze Tag und alle Tage und Nächte der Kinderfrau waren vom Herumlaufen und von Unruhe erfüllt, bald von Qual, bald von lebhafter Freude um das Kind, bald von Angst, dass es hinfalle und sich die Nase zerschlage, bald von Rührung, die durch seine aufrichtige kindliche Liebkosung hervorgerufen wurde, oder von dunklem Bangen für seine ferne Zukunft. Nur das machte ihr Herz schlagen, diese Aufregung erwärmte das Blut der Alten und erhielt irgendwie ihr schläfriges Leben aufrecht, das sonst vielleicht längst erloschen wäre. Das Kind ist aber nicht immer ausgelassen. Manchmal wird es plötzlich ruhig, sitzt neben der Kinderfrau und blickt alles so durchdringend an. Sein kindlicher Verstand beobachtet alle vor ihm auftauchenden Erscheinungen. Diese graben sich tief in seine Seele ein und wachsen und reifen zugleich mit ihm. Es ist ein herrlicher Morgen. Die Luft ist kühl, die Sonne steht noch nicht hoch. Das Haus, die Bäume, der Taubenschlag und die Galerie, alles wirft weithin lange Schatten. Im Garten und auf dem Hof haben sich kühle Plätzchen gebildet, die zum Sinnen und Schlafen einladen. Nur in der Ferne glüht das Korn wie im Feuer, und der Fluss glänzt und funkelt so in der Sonne, dass die Augen schmerzen. »Warum ist es hier dunkel und dort hell, und warum wird es auch da hell sein, Kinderfrau?« fragte das Kind. »Darum, Väterchen, weil die Sonne dem Mond entgegengeht, ihn aber nicht sieht und traurig wird, wenn sie ihn aber von Ferne sieht, hält sie sich wieder auf.« Das Kind denkt nach und schaut immer um sich. Es sieht, wie Antip Wasser holen fährt, wie neben ihm ein zweiter, zehnmal so großer Antip schreitet. Das Fass erscheint so groß wie ein Haus, und der Schatten des Pferdes hat die ganze Wiese bedeckt. Der Schatten hat nur zwei Schritte über die Wiese gemacht und ist plötzlich hinter den Berg gerückt, während Antip noch nicht einmal Zeit gehabt hat, vom Hofe hinauszufahren. Der Knabe macht auch zwei Schritte, noch ein Schritt, und er wird hinter dem Berge sein. Er will zum Berge hingehen, um nachzusehen, wo das Pferd hingekommen ist. Er geht zum Tore hin, aber jetzt ertönt aus dem Fenster die Stimme der Mutter. »Kinderfrau, siehst du nicht, dass das Kind in die Sonne gelaufen ist? Führe es in den Schatten. Wenn ihm das Köpfchen heiß wird, tut es ihm weh. Es wird ihm übel werden und es wird nicht essen. Es wird noch zu dem Graben hinlaufen.« »So ein Wildfang«, brummte leise die Kinderfrau, ihn zum Hause zurückführend. Das Kind schaut und beobachtet mit scharfem, allumfassendem Blick, was die Erwachsenen tun und womit sie den Morgen verbringen. Kein einziges Detail, kein einziger Zug entgleitet der gespannten Aufmerksamkeit des Kindes. Das Bild des häuslichen Lebens prägt sich unauslöschlich in die Seele ein. Der noch ungeformte Verstand wird vom lebendigen Beispiel durchsetzt und zeichnet unbewusst das Programm seines Lebens nach dem ihn umgebenden Leben. Man kann nicht sagen, dass der Morgen im Hause der Oblomows verloren ging. Das Klopfen der Messer, die in der Küche das Fleisch und das Gemüse zagten, drang selbst bis ins Dorf. Aus dem Dienstbotenzimmer drang das Zischen des Spinnrades und die leise, feine Stimme einer Frau herüber. Es war schwer zu unterscheiden, ob sie weinte oder ein trauriges Lied ohne Worte improvisierte. So wie Antip mit dem Fass auf den Hof zurückgekehrt war, kamen ihm aus allen Ecken Frauen und Kutscher mit Kübeln, Trögen und Krügen entgegen. Dort trug eine Alte eine Schüssel Mehl und einen Haufen Eier aus der Vorratskammer in die Küche. Und jetzt schüttete der Koch plötzlich Wasser durchs Fenster aus und bespritzte damit die Arabka, die den ganzen Morgen kein Auge vom Fenster wendete, freundlich mit dem Schweif wedelte und sich beleckte. Der alte Oblomow ist auch nicht ohne Beschäftigung. Er sitzt den ganzen Morgen am Fenster und beaufsichtigt unermüdlich alles, was auf dem Hofe vorgeht. »He, Ignaschka, was trägst du, Dummkopf?« fragte er den über den Hof schreitenden Mann. »Ich trage die Messer in die Gesindestube zum Schleifen hin«, antwortete dieser, ohne den Herrn anzuschauen. »Gut, trage sie nur hin und schleife sie ordentlich.« Dann rief er irgendeiner Frau zu. »He, Frau, Frau, wohin bist du gegangen?« »In den Keller, Väterchen«, sagte sie, indem sie stehen blieb, sich die Hand vor die Augen hielt und ins Fenster schaute. »Ich habe Milch zum Mittagessen geholt.« »Gut, geh, geh«, antwortete der Herr. »Aber gib aber Acht, dass du die Milch nicht ausschüttest.« »Und du, Sachar, du Lausbub, wohin rennst du wieder?« schrie er darauf. »Ich werde dich das Herumrennen schon lehren. Ich sehe dich schon zum dritten Mal über den Hof laufen. Marsch zurück ins Vorzimmer.« Und Sachar ging wieder ins Vorzimmer schlafen. Wenn die Kühe von der Weide zurückkehrten, sorgte der Alte als Erster dafür, dass sie getränkt wurden. Wenn er aus dem Fenster wahrnahm, dass der Hofhund ein Huhn verfolgte, traf er sofort strenge Maßregeln gegen diese Ruhestörung. Auch seine Frau ist sehr beschäftigt. Sie bespricht 3 Stunden lang mit dem Schneider Avjaka, wie man aus dem Wams ihres Mannes ein Röckchen für Iljuscha herauskriegen soll. Sie zeichnet selbst mit Kreide und passt auf, dass Avjaka kein Tuch stiehlt. Dann geht sie in die Mägdekammer und sagt jedem Mädchen, wie viel Spitzen sie den Tag zu flechten hat. Dann ruft sie Nastassja Iwanowna oder Stjepanida Apapowna oder sonst irgendwen aus ihrem Hofstaat herbei, mit ihr im Garten spazieren zu gehen, wobei sie praktische Ziele verfolgt. Sie sieht nach, wie die Äpfel reifen, ob der gestrige, der schon reif war, herabgefallen ist. Hier muss gepfropft, dort gestützt werden und so weiter. Doch die größte Sorge war der Küche und dem Mittagessen gewidmet. Bezüglich des Mittagessens hielt das ganze Haus eine Versammlung ab, zu der auch die uralte Tante eingeladen wurde. Jeder schlug ein Gericht vor. Der eine Suppe mit Gekröse, der andere Nudeln oder Magen oder Kaldaunen oder eine braune oder weiße Brühe als Soße. Jeder Ratschlag wurde in Betracht gezogen, genau überlegt und dann nach dem endgültigen Beschluss der Hausfrau angenommen oder abgelehnt. Unaufhörlich wurde bald Nastassja Pjedrowna, bald Stjepanida Iwanowna in die Küche geschickt, um an etwas zu erinnern oder einen Befehl zu widerrufen, um Zucker, Honig, Wein zum Kochen hinzutragen oder nachzusehen, ob der Koch alles Verabfolgte verbrauchte. Die Sorge um das Essen bildete das hauptsächlichste Lebensinteresse in Oblomowka. Was für Kälber wurden dort zu Feiertagen gemästet? Was für Geflügel gezogen? Was für Erwägungen und Kenntnisse, welche Sorgfalt wurde bei dessen Behandlung angewendet? Die Truthühner und Küchlein, die für Namensfeste oder andere feierliche Tage bestimmt waren, wurden mit Nüssen gemästet. Die Gänse wurden jeder Möglichkeit, sich zu bewegen, beraubt. Man ließ sie ein paar Tage vor dem Feiertag unbeweglich im Sack hängen, damit sie vor Fett trieften. Was für gesottene, gesalzene und gebackene Konserven gab es dort? Was für Honig, was für Kwas wurde dort gekocht? Was für Pirogen wurden in Oblomowka gebacken? So arbeitete und mühte sich alles im Laufe des Vormittags ab und führte so ein wahres Ameisenleben. Diese arbeitsamen Ameisen kannten auch an Sonn- und Feiertagen keine Ruhe. Dann ertönte das Klopfen der Messer in der Küche noch lauter und öfter. Die Frau wiederholte ein paar Mal die Reise aus der Vorratskammer in die Küche mit einer doppelten Quantität von Mehl und Eiern. Auf dem Geflügelhof gab es häufigeres Stöhnen und Blutvergießen. Man backte eine Riesenpiroge, die von den Herrschaften selbst noch am folgenden Tage gegessen wurde. Am 3. und 4. Tag gingen die Reste in die Mägdekammer über. Die Piroge lebte noch am Freitag und ein ganz altbackenes Ende davon, ohne jede Füllung, wurde als Zeichen besonderer Gnade an Tipp überlassen, der, nachdem er sich bekreuzigt hatte, diese interessante Versteinerung fruchtlos mit lautem Krachen zerstörte, indem er weniger aus der Piroge selbst als aus dem Bewusstsein, dass es eine herrschaftliche Piroge sei, Genuss zog. Wie ein Archäologe, der mit Vergnügen einen schlechten Wein aus den Scherben irgendeines 1000-jährigen Geschirrs trinkt. Und das Kind sah alles und beobachtete alles mit seinem kindlichen, nichts auslassenden Verstand. Er sah, wie nach dem in nützliche Arbeit verbrachten Morgen die Mittagsstunde kam. Der Mittag ist heiß, kein Wölkchen ist am Himmel. Die Sonne steht reglos über dem Kopfe und senkt das Gras. Durch die Luft geht ein Windhauch und sie ist schon ohne Bewegung erstarrt. Weder ein Baum noch das Wasser regen sich. Über dem Dorf und dem Feld lagert vollkommene Stille. Alles scheint ausgestorben zu sein. Die menschliche Stimme tönt laut und weit in die Leere. Man hört in einer Entfernung von 20 Klaftern einen Käfer fliegen und summen, und im dichten Gras schnarcht immer etwas, als hätte sich jemand hingelegt und schlafe süß. Auch im Hause herrscht Totenstille. Es ist die Stunde des allgemeinen Nachmittagsschlafes ausgebrochen. Das Kind sieht, dass Vater und Mutter, die uralte Tante und der ganze Hofstaat sich jeder in seine Ecke begeben haben. Und wer keine besitzt, geht auf den Heuboden. Ein anderer in den Garten, ein dritter sucht im Vorhaus Kühlung und mancher deckt sich vor den Fliegen das Gesicht mit einem Tuche zu und schläft dort ein, wo ihn die Hitze und das umfangreiche Mittagessen zu Boden gestreckt haben. Der Gärtner hat sich im Garten unter einen Busch neben seinem Brecheisen hingelegt und der Kutscher schläft im Stall. Ilja Iljitsch schaute in die Gesindestube hinein. Dort lagen alle auf den Bänken, auf dem Fußboden umher, die Kinder sich selbst überlassend. Diese krochen auf dem Hofe herum und wühlten im Sand. Auch die Hunde hatten sich tief in ihre Hütten verkrochen, da sie ja niemand anzubellen hatten. Man konnte durch das ganze Haus gehen, ohne jemand zu begegnen. Man konnte getrost alles herausstehlen und auf Fuhren von dem Hofe fortführen. Niemand würde daran gehindert haben, wenn es in jener Gegend Diebe gegeben hätte. Das war ein alles verschlingender, unbezwingbarer Schlaf. Das wahre Ebenbild des Todes. Alles ist tot. Aus den Ecken dringt das verschiedenartige Schnarchen in allen Tönen und Arten herüber. Ab und zu hebt jemand im Schlaf den Kopf, blickt sinnlos und erstaunt nach allen Richtungen hin und dreht sich auf die andere Seite um oder spuckt, ohne die Augen zu öffnen, im Schlafe aus, schmatzt mit den Lippen oder brummt etwas durch die Nase und schläft wieder ein. Ein zweiter springt rasch, ohne irgendwelche vorhergehenden Vorbereitungen, mit beiden Füßen vom Lager auf, als fürchte er, die kostbaren Augenblicke zu verlieren, greift nach dem Krug mit Quas und nachdem er die darin schwimmenden Fliegen so zurückgeblasen hat, dass sie zum anderen Rand weggeschwemmt werden, wovon die bis dahin reglosen Insekten sich in der Hoffnung auf eine Besserung ihres Schicksals heftig zu bewegen beginnen, netzt er sich die Kehle und fällt dann wieder wie angeschossen aufs Bett hin. Und das Kind beobachtete immer zu. Es ging nachmittags wieder mit der Kinderfrau in die freie Luft. Doch auch die Kinderfrau konnte trotz der strengen Ermahnungen der Gnädigen und trotz des eigenen Willens dem Bann des Schlafes nicht widerstehen. Auch sie wurde von dieser in Oblomowka herrschenden allgemeinen Krankheit angesteckt. Zuerst beaufsichtigte sie eifrig das Kind, ließ es nicht weit von sich fort, brummte streng, wenn es herumtollte. Dann, als sie die Symptome der nahenden Ansteckung fühlte, begann sie es zu bitten, nicht aus dem Tor hinauszugehen, nicht den Ziegenbock zu reizen, nicht auf den Taubenschlag oder die Galerie zu steigen. Sie selbst setzte sich irgendwohin in den Schatten, auf die Stiege, die Schwelle des Kellers oder einfach auf das Gras, mit der Absicht, den Strumpf zu stricken und das Kind zu beaufsichtigen. Doch dann hielt sie es nur träge zurück und wackelte mit dem Kopf. »Ach, der Wildfang wird, bevor man sich versieht, auf die Galerie klettern«, dachte sie fast im Schlaf. »Oder auch, er geht zum Graben.« Hier senkte sich der Kopf der Alten auf die Knie, der Strumpf entglitt ihren Händen, sie verlor das Kind aus den Augen und schnarchte leise mit halb geöffnetem Munde. Und es erwartete ungeduldig diesen Moment, mit dem sein selbstständiges Leben begann. Er glaubte dann, in der ganzen Welt allein zu sein. Es lief auf den Fußspitzen von der Kinderfrau fort, sah nach, wo ein jeder schlief. Es blieb stehen und beobachtete aufmerksam, wie jemand erwachte, ausspuckte und im Schlafe etwas brummte. Dann stieg es mit bebendem Herzen auf die Galerie und lief auf den knarrenden Brettern rundherum, kletterte auf den Taubenschlag, versteckte sich in der Tiefe des Gartens, lauschte dem Summen eines Käfers und folgte mit den Augen weit seinem Fluge durch die Luft, hörte es im Grase zirpen, suchte und fand die Ruhestörer. Es fing eine Libelle, riss ihr die Flügel ab und sah, was aus ihr wurde. Oder steckte einen Strohhalm in sie hinein und beobachtete, wie sie mit diesem Anhängsel flog. Er betrachtete voll Vergnügen mit verhaltenem Atem, wie die Spinne das Blut der gefangenen Fliege aussaugte und wie das arme Opfer zwischen ihren Füßen zappelte und summte. Das Kind schloss damit, dass es sowohl das Opfer als auch die Peinigerin tötete. Dann kroch es in eine Rinne, grub daran herum und suchte sich Wurzeln, die es von der Rinde reinigte und voll Vergnügen aß, sie den Äpfeln und dem Eingesottenen der Mutter vorziehend. Es läuft doch aus dem Tor heraus. Es möchte gern in den Birkenhain. Dieser scheint ihm so nahe zu sein, dass es ihn in 5 Minuten erreichen könnte, wenn es nicht ringsherum über den Weg, sondern geradeaus über die Rinnen, die Hecken und die Graben ginge. Doch es fürchtet sich. Man sagt, dass es dort Unholde, Räuber und wilde Tiere gibt. Es möchte auch gern zu dem Graben laufen. Dieser ist nur 50 Klafter vom Garten entfernt. Das Kind ist schon zum Rand hingelaufen, kneift die Augen zu und will wie in den Krater eines Vulkans hineinblicken. Aber plötzlich erstehen vor ihm all die Erzählungen und Überlieferungen, die über diesen Graben umgehen. Entsetzen erfasst es. Es rennt halbtot und vor Angst zitternd zur Kinderfrau zurück und weckt sie auf. Sie schüttelte den Schlaf von sich, ordnete das Kopftuch, steckte ihre grauen Haarsträhne mit dem Finger darunter, gab sich den Anschein, gar nicht geschlafen zu haben, blickte bald Iljuscha, bald die herrschaftlichen Fenster misstrauisch an und begann die Stricknadeln des auf ihren Knien liegenden Strumpfes ineinander zu stecken. Unterdessen begann die Hitze nach und nach abzunehmen. In der Natur belebte sich alles. Die Sonne näherte sich schon dem Walde und allmählich wurde die Stille im Hause gestört. Irgendwo in einer Ecke knarrte eine Tür. Man hörte auf dem Hofe Schritte. Auf dem Heuboden nieste jemand. Bald trug ein Mann, sich unter der Schwere beugend, einen ungeheuren Samovar eilig aus der Küche vorüber. Man begann sich zum Tee zu versammeln. Der eine hatte ein streifiges Gesicht und tränende Augen, der andere hatte vom Liegen auf den Wangen und Schläfen rote Flecken. Ein dritter sprach nach dem Schlafe wie mit einer fremden Stimme. Das alles schnauft, ächzt, gähnt, kratzt sich den Kopf und streckt sich, nur mit Mühe zur Besinnung kommend. Das Mittagessen und der Schlaf haben einen unstillbaren Durst erzeugt. Der Durst senkt die Kehle. Jeder trinkt bis zu 12 Schalen Tee. Doch auch das hilft nicht. Man seufzt und stöhnt. Man nimmt zum Preiselbeer und Birnenwasser und zum Kwas Zuflucht. Manche helfen sich auch mit Medikamenten, um nur die Trockenheit in der Kehle zu beheben. Alle suchen Befreiung vom Durste, wie von einer Strafe Gottes. Alle rennen herum, alle sind ermattet, wie eine Karawane von Reisenden in der arabischen Wüste, die nirgends eine Wasserquelle findet. Das Kind ist auch hier bei seiner Mama. Es betrachtet die es umgebenden, seltsamen Gesichter und lauscht ihrem schläfrigen, trägen Gespräche. Es findet es lustig, sie anzuschauen. Ein jeder von ihnen gesprochen Unsinn interessiert es. Nach dem Tee beschäftigen sich alle mit irgendetwas. Der eine geht zum Fluss und schreitet langsam am Ufer entlang, indem er mit dem Fuße Steine ins Wasser wirft. Ein zweiter setzt sich ans Fenster und fängt jede flüchtige Erscheinung mit den Augen auf. Wenn eine Katze über den Hof läuft oder eine Dohle vorbeifliegt, verfolgt der Beobachter die eine und die andere mit dem Blicke und mit seiner Nasenspitze, indem er den Kopf bald nach rechts, bald nach links wendet. So lieben manchmal Hunde, ganze Tage lang am Fenster zu sitzen, indem sie den Kopf in die Sonne legen und jeden Vorübergehenden genau mustern. Die Mutter erfasst Iljuschas Kopf, legt ihn auf ihre Knie und kämmt ihm langsam das Haar, indem sie deren Weichheit bewundert und auch Nastassja Iwanowna und Stjepanida Tichonowa bewundern lässt und spricht mit ihnen von Iljuschas Zukunft, wobei sie ihn zum Helden irgendeiner von ihr erdichteten, glänzenden Episode macht. Die Anwesenden versprechen ihm goldene Berge. Doch es fing zu dunkeln an. In der Küche prasselte wieder das Feuer und ertönte wieder das häufige Klopfen der Messer. Das Nachtessen wurde zubereitet. Die Dienerschaft hatte sich am Haustor versammelt, man hörte dort Lachen und Balalaika spielen. Man spielte Haschen, und die Sonne verbarg sich schon hinter dem Wald. Sie warf noch ein paar warme Strahlen zurück, welche den ganzen Wald in einem feurigen Streifen durchschnitten und die Wipfel der Fichten in helles Gold tauchten. Dann erloschen die Strahlen allmählich. Der letzte Strahl hing so lange, er bohrte sich wie eine feine Nadel in das Dickicht der Zweige. Doch auch er erlosch. Die Gegenstände verloren ihre Formen. Alles verschwamm zuerst in eine graue und dann in eine dunkle Masse. Das Singen der Vögel wurde immer schwächer. Bald verstummten sie ganz, außer einem einzigen Eigensinnigen, der gleichsam allen zum Trotze inmitten der ringsherum herrschenden Stille in Zwischenräumen eintönig allein zirpte. Doch dann ertönte sein Zirpen immer seltener, und endlich pfiff auch er zum letzten Male, schwach und tonlos, regte seine Flügel, indem er die Blätter um sich herum in Bewegung brachte, und schlief ein. Alles verstummte. Nur die Grillen zirpten noch lauter um die Wette. Von der Erde fliegen weiße Dämpfe auf und breiten sich über die Wiese und den Fluss aus. Auch der Fluss wurde ruhiger. Nach einer Weile plätscherte darin etwas zum letzten Male auf und er regte sich nicht mehr. Es roch nach Feuchtigkeit. Es wurde immer dunkler und dunkler. Die Bäume gruppierten sich zu Ungeheuern zusammen. Im Walde wurde es unheimlich. Dort knarrte plötzlich etwas, als wechselte eines von den Ungeheuern den Platz, und ein trockener Zweig schien unter seinem Fuße zu knistern. Am Himmel leuchtete gleich einem lebendigen Auge der erste Stern hell auf, und in den Fenstern des Hauses schimmerten Lichter. Jetzt traten die Minuten der allgemeinen feierlichen Stille in der Natur ein. Jene Minuten, in denen der schöpferische Geist intensiver arbeitet und die poetischen Träume heißer lodern, in denen die Leidenschaften im Herzen heftiger flammen oder der Gram schmerzlicher wird und der Keim des verbrecherischen Gedankens schneller reift und in denen in Oblomowka alle so fest und ruhig schlafen. »Mama, komm spazieren«, sagt Iosha. »Was dir einfällt, Gott sei mit dir.« »Wie kann man denn jetzt spazieren gehen?« antwortete sie. »Es ist feucht. Du wirst nasse Füßchen bekommen. Es ist auch gruselig. Jetzt geht der Unhold durch den Wald. Er trägt die kleinen Kinder fort.« »Wohin trägt er sie fort? Wie ist er? Wo wohnt er?« fragte das Kind. Und die Mutter ließ ihrer Fantasie freien Lauf. Das Kind lauscht ihr, die Augen öffnend und wieder schließend, bis der Schlaf es endlich ganz überwältigt. Dann kam die Kinderfrau, nahm es von dem Schoße der Mutter und trug es, während es den Kopf schläfrig über ihre Schulter hängen ließ, ins Bett. »Gott sei Dank, jetzt ist der Tag vorüber«, sagten die Oblomowa, sich ins Bett legend, ächzend und ein Kreuz schlagend. »Wir hatten ihn glücklich verlebt. Gebe Gott, dass es morgen auch so ist. Gelobt sei der Herr, gelobt sei der Herr.« Ende von Abschnitt 10, gelesen von Yassid Dessau-Rosslau im Januar 2025.